Morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. The day arrived. Ein neuer Tag. Only when you see the truth can you grow and change. Nur wenn du die Wahrheit siehst, kannst du wachsen und dich verändern. But with grace without the truth, you're never going to change. Aber mit Gnade ohne Wahrheit wirst du dich nie ändern. You know, and this is something that I find a little disturbing today. Und das finde ich heutzutage etwas störend. Because we've done everything by law, which is truth, truth, truth, truth. Wir machen alles gemäß Gesetz, was bedeutet Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. And no grace with it. Und keine Gnade dabei. It was very destructive. Es ist sehr störend. So what happens? Was geschieht? It's a natural inclination for people to go to the other extreme. Es ist ein natürliches Verhalten der Menschen, zum anderen Extrem zu gehen. So, if we have been living with truth only and suddenly we realize there's grace. Wenn wir nur nach der Wahrheit lebten und plötzlich feststellen, dass es Gnade gibt. What happens? Was passiert? Suddenly people hear the wonderful news about grace. Plötzlich hören Menschen die wunderbare Botschaft der Gnade. They go to the other extreme, but the only thing they want to talk about is grace, grace, grace, grace. Sie gehen zum anderen Extrem und alles, worüber sie reden, ist Gnade, Gnade, Gnade. I give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. I was in a meeting. Ich war in einem Meeting. Where the church that I was in the meeting of, they used to be very, very truth, truth, truth, very legalistic. Und die Gemeinde, in der ich war, war sehr auf Wahrheit ausgerichtet, sehr gesetzlich. And especially the pastor. Und besonders der Pastor. Who was preaching that day. Der an diesem Tag predigte. So he takes the microphone and he begins to preach about Romans chapter 8. Er nahm das Mikrofon und begann über Römer 8 zu predigen. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. And he applied this scripture, my understanding, completely wrong. Für mein Verständnis hat sie diese Schriftstelle vollkommen falsch interpretiert. And dangerous. Und gefährlich. Now I understand where he came from. Ich verstand, wo er herkam. Law, law, law, law, guilt, shame, condemnation. Gesetz, Gesetz, Gesetz, Schuld, Schande, Verdammnis. Nothing but truth that kills people. Nichts als Wahrheit, was die Menschen umbringt. He heard that there is grace. Plötzlich hört er von der Gnade. So here is what he kept preaching. Und er predigte Folgendes. Guys, if you sin, don't worry, there is no condemnation. Leute, wenn ihr sündigt, macht euch keine Sorgen, es gibt keine Verdammnis. If you fall into sin, don't let anybody condemn you. Wenn ihr sündigt, lasst euch von niemandem verdammen. If you fall into sin and you feel bad about it, just reject this feeling and keep declaring there is no condemnation. Wenn ihr sündigt und es euch nicht gut dabei geht, lehnt ihr das Gefühl ab und proklamiert, es gibt keine Verdammnis. That's what Paul is saying at all. Aber ich glaube nicht, dass Paulus das so gesagt hat. I believe this is grace without truth. Ich glaube, dies ist Gnade ohne Wahrheit. This is not going to bring transformation either. So etwas bringt auch keine Veränderung. Because both of them together bring transformation. Weil beides zusammen Veränderung bringt. Why do I personally believe that this is a very dangerous approach? Warum glaube ich persönlich, dass das ein sehr gefährlicher Ansatz ist? Because when the Bible says there's no condemnation, it's not talking about a sense of guilt and shame that you've done something wrong. Wenn die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis, geht es nicht um etwas wie Schuld und Schande, dass du etwas falsch gemacht hast. It's talking about it all. Darum geht es nicht. It's talking about that when you're in Christ Jesus, you will not be condemned for your sin, because Jesus carried the condemnation. He carried the judgment. Es geht darum, wenn du in Christus bist, wirst du für deine Sünden nicht verdammt, weil Jesus die Verdammnis und die Verurteilung getragen hat. So, what the Bible is saying is this. Was die Bibel sagt, ist Folgendes. When you stand before God, you're not going to be judged for your sin, because you're in Christ Jesus and he took your judgment. Wenn du vor Gott stehst, wirst du nicht für deine Sünden verurteilt, weil du in Christus Jesus bist und er deine Verurteilung getragen hat. So, there's a huge difference if Jesus carried my condemnation or my punishment. Da ist ein großer Unterschied. Jesus hat meine Verurteilung oder meine Strafe getragen. Because the original Greek, it actually means a sentence of condemnation, a judgment. Im Original Griechischen bedeutet das ein Urteilsspruch zur Verdammnis, also eine Verurteilung. That's what it means. Das bedeutet es. A judgment that's worthy of punishment. Eine Verurteilung, die eine Strafe nach sich zieht. So what the Bible is saying here is, you're not going to be punished for your sin, so that's, you have to understand that. Was die Bibel also sagt, ist, dass du nicht für deine Sünden bestraft wirst. Das musst du verstehen. We apply this grace without the truth. Aber wenn wir diese Gnade ohne die Wahrheit anwenden, it's not going to help us to grow. In fact, it's dangerous. Wird es uns nicht helfen zu wachsen. Es ist sogar sehr gefährlich. Are you supposed to have the sense of condemnation when you sin? Musst du also das Gefühl der Verdammnis haben, wenn du sündigst? You need to have it. Du musst es haben. If you can sin without sensing that, oh my God, I've done something really wrong. Wenn du sündigst, ohne das Gefühl zu haben, wie, oh mein Gott, ich habe etwas Falsches getan, you're in huge danger. Dann bist du in großer Gefahr. Because the Bible calls this, you have seared your conscience. Die Bibel nennt das nämlich, dass du dein Gewissen verbrannt hast. The Bible says people who have done this, they can even depart from the faith. Und die Bibel sagt, dass Menschen, die so etwas getan haben, sogar vom Glauben abfallen können. Supposed to live with the sense of guilt and shame and condemnation when you sin. Musst du also mit dem Gefühl von Schuld, Scham und Verdammnis leben, wenn du sündigst? No. Nein. You're not supposed to live with it. Du musst nicht damit leben. But you're supposed to feel it. Aber du musst es spüren. So what happens when you sin and you feel this sense of, oh my God, I've done wrong. You feel the sense of guilt and shame. Was ist, wenn du sündigst und du fühlst, oh mein Gott, ich habe das falsch gemacht? Du spürst dieses Gefühl von Schuld und Scham. That's when you go to Jesus. Da gehst du zu Jesus. And that's when you say, und dann sagst du, I'm so thankful that you were full of truth and grace. Ich bin so dankbar, dass du so voller Wahrheit und Gnade bist. I've seen the truth about how wrong I've just done. Ich habe die Wahrheit gesehen, wie sehr ich falsch gehandelt habe. And now I receive the grace that you have dealt with it on the cross. Und jetzt empfange ich die Gnade, die du bereits am Kreuz getragen hast. For people who truly have understood the new covenant and the finished work of the cross. Für Menschen, die den neuen Bund und das vollbrachte Werk am Kreuz wirklich verstanden haben. These people, it is never hard to recognize the sin, ask forgiveness and move on without sense of condemnation. Für diese Menschen ist es nie schwierig, die Sünde zu erkennen, um Vergebung zu binden und ohne Verdammnis weiterzuleben. You know, when I sin, wenn ich sündige, if it's between God and me, I simply say, God, I've sinned. Wenn es zwischen mir und Gott ist, dann sage ich zu Gott, Gott, ich habe gesündigt. I confess my sin, it's true. Ich bekenne meine Sünde, das ist die Wahrheit. Grab the grace and in that instant I'm free from the sense of condemnation and I move on with life. Dann ergreife ich die Gnade und in diesem Augenblick bin ich frei vom Gefühl der Verdammnis und ich gehe in meinem Leben weiter. If I sin against my fellow man, wenn ich gegen einen Bruder sündige, here's what I do. Mache ich Folgendes. I don't live with the sense of guilt and shame and condemnation. Ich lebe nicht mit diesem Gefühl der Schuld, Schande und Verdammnis. But I accept it. Aber ich nehme es an. I accept it and immediately go to the people. Ich nehme es an und gehe sofort zu diesem Menschen hin. Say, the truth is, I've sinned against you. Und sage, die Wahrheit ist, dass ich gegen dich gesündigt habe. You please be so gracious and kind and forgive me. Wärst du bitte so freundlich und vergibst mir? So I join truth and grace together. So habe ich die Wahrheit und Gnade miteinander verbunden. This is the true victory. Das ist der wahre Sieg.